Flash Mob, wie beginnt und nicht mit Pilot Rock, Hardcore Rock and Roll. Echt klar, ich bin ein Fußballbrüll. Und im Jerusalem hoch, born to be a Fußballbrüll. Bitten wir uns Sonnenschein, Baby. Born to grün, born schwitz. We are drinking best bitches. Da fühlt sich die Seele wohl. Fußball-Fiction, Alkohol, Fußball-Fiction und Alkohol.